dein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.